vor einem Regenschirm am Abend hakt man sich zum ersten Male ein. Unter einem Regenschirm am Abend kann es Gott sei Dank nicht anders sein. Mancher Wunsch wird wach, manches Herz wird schwach, wenn es klopft, wenn es tropft auf ein Regendach. Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend, sagt euch ruhig du, ich deck euch zu. Manche brauchen himmelblauen Himmel, Jasmin und Primel zum Glücklichsein. Andere brauchen, wenn sie Liebe schwören, den großen Bären und Mondenschein. Doch wenn es regnet und gewittert, nehmen das alle Pärchen krumm. Mich hat sowas nie erschüttert, ich weiß auch warum. Unter einem Regenschirm am Abend hakt man sich zum ersten Male ein. Unter einem Regenschirm am Abend kann es Gott sei Dank nicht anders sein. Mancher Wunsch wird wach, manches Herz wird schwach, wenn es klopft, wenn es tropft Regendach. Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend, sagt euch ruhig du, ich deck euch zu. Manches Herz wird schwach, wenn es klopft, wenn es tropft auf ein Regendach. Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend, sagt euch ruhig du, ich denk.